Der Schriftsteller Rolf Becker wurde durch humorige Kriminalserien wie »Gestatten, mein Name ist Cox« zur festen Größe der Radiolandschaft. Ab 1957 verfasste er zusammen mit seiner Frau Alexandra unter anderem Fernsehdrehbücher zur ersten deutschen Familienserie »Familie Schölermann« und zu einigen Folgen der Krimiserie »Graf Josta gibt sich die Ehre«. Rolf und Alexandra Beckers Radio-Krimi-Satire »Dicky Dick Dickens« war so erfolgreich, dass sie vom Bayerischen Rundfunk, von Radio Bremen, vom Schweizer Rundfunk sowie in Schweden und Norwegen jeweils in eigenen Fassungen produziert wurde und Radio Bremen im Jahr 2008 sogar eine Neufassung der ersten 12 Folgen realisierte. Nach dem Tod seiner Frau Alexandra 1992 nahm Rolf Becker ihr zu Ehren die Initiale A mit in seinen Namen, die er bis zu seinem eigenen Tod vor 4 Jahren beibehielt. Hören Sie nun von Rolf A. Becker, Der Schrei des Kormoran, in einer Produktion vom Schweizer Radio DRS aus dem Jahr 2001. Ja, ein Kormoran. Man sagt, er sei ein harmloser Fischräuber, aber kennen Sie seinen Schrei? Kennen Sie seinen Schrei? Ich habe ihn 2-mal im Leben gehört und schon beim ersten Mal ging er mir durch Mark und Seele. Wie der Ruf des Schicksals im Jedermann. Ich habe ihn nie gespielt, aber beim zweiten Mal, als ich den Kormoran ein zweites Mal schreien hörte, da war es aus mit mir. Totalschaden ausgerastet. Das ganze Nervensystem war abgedreht. Der super Jedermann, ich dachte nur noch an den Tod. An meinen Tod. Das Ende einer zermürbenden Hetzjagd. Das Halali zu der Jagd hatte Dr. Schubert geblasen. Was für ein netter Zufall, dass ich Sie hier treffe, lieber Bertram. Hallo, Herr Dr. Schubert. Da ist nämlich eine Produktion geplatzt und wir müssen was anderes einschieben. Aber ich brauche Ihre Zustimmung. Wozu? Ein Krimi. Nicht das Gelbe vom Ei, aber ganz effektvoll. Der Verlag, der das Stück eingeschickt hat, macht zur Bedingung, dass Sie die Hauptrolle spielen. Aha. Naja, ich habe lange keinen Krimi mehr gespielt. Ja, er hat nicht die literarische Größe von Graham Greene, aber er ist spannend. Und wir müssen die Produktionslücke füllen. Aber Sie wissen doch, lieber Doktor, in solchen Situationen ist auf den alten John Bertram immer Verlass. Na fein, dann ist das Problem vom Tisch. Dr. Schubert ist der Chefdramaturg unseres Senders. Naja, der Ausdruck Dramaturg ist dort aus der Mode gekommen. Allgemein sagt man ja jetzt Redakteur. Aber Dr. Schubert legt Wert auf seinen Titel. Er ist noch ein Mann der alten Schule. Ich übrigens auch. Ein Rundfunkmann von echtem Schrot und Korn, wie der Schubert mal gesagt hat. Aber als freier Mitarbeiter. Abhängigkeit ist nichts für mich. Und trotzdem bin ich fest drin. Im letzten Oktober habe ich mein 30-jähriges Rundfunkjubiläum gefeiert. Im kleinen Kreis mit meiner Frau Elena. Die lebte damals noch. Allerdings, nach ihrem Tode, bekam ich kaum noch Aufträge. Nur kleinen Kleckerkram. Elena hatte mir das vorausgesagt. Schon am Abend nach meinem Rundfunkjubiläum. Ich habe das damals mitgeschnitten. Ich habe nämlich in meiner ganzen Wohnung Mikrofone installiert. Es geht mir darum, mein Leben zu dokumentieren. Wichtige Stationen, da kann man nicht penibel genug sein. Die Stimmung zwischen Elena und mir war gespannt. Was ist das schon? Rundfunkjubiläum. Hörfunk. Das ist out. Total out. Ach Quatsch. Fernsehen hin, Fernsehen her. Hörfunk ist auch noch was. In diesen Kreisen gelte ich was. Ein Rundfunkmann von echtem Schrot und Korn. Du hast ja gehört, was der Schubert gesagt hat. Naja, Hauptsache man feiert dich und die Welt ist in Ordnung. Ach, red kein Quatsch. Und wie du dich mit den jungen Schauspielerinnen aufgeführt hast. Also man wird doch noch mal tanzen dürfen, oder? Tanzen nennst du das? Obszöne Verrenkungen waren das. Hat nur noch gefehlt, dass du die Hosen runtergelassen hast. Du verträgst es eben nicht, wenn man mich feiert. Dazu bist du viel zu egozentrisch. Das ist ja ein Witz. Du stellst fest, dass jemand anderes egozentrisch ist, wo du nichts anderes kennst als nur dich selbst, deine Karriere, deine Sendungen, deine Zuhörerbriefe, deine jämmerlichen Pressebesprechungen. Ja, also hör mal. Du interessierst dich nur für dich. Dabei bist du doch sowieso schon abgemeldet. Was du für Begeisterung hältst, ist Mitleid, mein Lieber. Der Sender schleppt dich durch. Du gehörst zum alten Eisen. Das ist purer Unsinn. Ich habe gerade eine große, tragende Rolle gespielt. Und nächste Woche beginne ich mit einer neuen Serie. Ach, lass mich in Ruhe, ich bin müde. Ja, sie war schön, die Elena. Schön und grazil. Aber unser Verhältnis war nicht das Beste. Das ist auch einer der Gründe... Das war einer der Gründe, warum ich sie dann umgebracht habe. Leider erfüllte sich Elenas Prophezeiung. Die neue Serie wurde ein Flop und auf einmal hatte ich kaum mehr was zu tun, besonders nach ihrem Tod. Das ist noch gar nicht so lange her, aber mir erscheint die Zeit wie eine Ewigkeit. Ich musste vertuschen. Ich musste den trauernden Witwer spielen und dann all die Formalitäten, die Behördengänge, ein Albtraum. Und ich ahnte die ganze Zeit nicht, dass ich dicht am Abgrund stand. Die Katastrophe zeichnete sich vor genau 10 Tagen ab. Ich hatte einen kleinen Sprechertext in einer Hausfrauensendung. Er klingelt, sich erst einmal zu vergewissern, wer da Einlass begehrt, ehe man öffnet. Denn gar zu leicht geht man einem Trickbetrüger ins Garn. Danke. Der Rest der Sendung geht über Band. Okay, also das wär's dann für heute. Moment, John. Ja? Der Herr Dr. Schubert möchte dich sprechen. Was für ein netter Zufall, dass ich Sie hier treffe, lieber Bertram. Jetzt also kam das Angebot. Hauptrolle in dem neuen Krimi. Kaum war Dr. Schubert draußen, kam mein Freund Ernst Taubold in den Sprecherraum. Wir kennen uns seit 25 Jahren. Er ist Tonmeister und einer der Besten. Nicht nur als Tonmeister, sondern auch als Freund. Ist ja großartig, John. Gratuliere. Und der Verlag macht zur Bedingung, dass du die Hauptrolle spielst. Ja, das tut gut. Jetzt habe ich doch den Beweis, dass ich noch etwas Geld habe. Meine ich doch. Ich spüre, das ist eine wichtige Station in meinem Leben. Du kommst wieder groß raus. Du sag mal, hast du das Gespräch mit dem Schubert mitgeschnitten? Ja, das Band läuft noch. Moment. Halt. Das darfst du bitte nicht löschen. Mach mir doch wieder eine Kopie davon, ja? Spinnst du? Von dem Gespräch? Ernst, man muss sein Leben dokumentieren, weißt du. Man muss alles festhalten, alles, was wichtig ist. Mann, John, du bist wirklich ein Vogel. Ich verstehe ja, dass du mal einen Mitschnitt von deinen Hörspielrollen haben willst. Und das verstößt auch schon gegen die Vorschriften. Aber so ein Privatgespräch... Das ist nicht privat, das ist wichtig für mich. Und du weißt, ich muss das alles festhalten. Sonst verfliegt das Leben wie eine Feder im Wind. Mensch, du machst dich doch kaputt damit. Den ganzen Tag krauchst du hier im Sender herum und zu Hause hockst du in deinem Hobbystudio. Mal muss doch Schluss sein. Du, Ernst, das ist nicht einfach nur ein Hobby. Für mich ist das lebenswichtig. Schön blöd. Komm. Jetzt gehen wir in die Kantine und trinken noch einen. Oh, ich Narr, ich verdammter Narr. Der friedlich äsende Bock am Waldrand weiß nicht, dass das Gewehr längst auf ihn gerichtet ist. Und ich hatte an jenem Morgen im Sprecherstudio 3 noch keine Ahnung, dass mein Jäger mich schon voll im Visier hatte. 3 Tage später bekam ich den Aufnahmeplan vom neuen Hörspiel. Saublöder Titel, töte, wenn du leben willst. Ich hasse sowas. Nahkämpfermentalität. Mittwoch, 9.30 Uhr, Studio 10, Vorbesprechung Simbach. Das war der Regisseur, Eduard Simbach. Unglaublich gründlich. Eigentlich eine Plage für uns Schauspieler. Ein Rundfunkfossil. War noch länger am Sender als ich, aber im Grunde ein guter Kerl. Ich war pünktlich 5 Minuten zu spät zur Stelle. Jürgen Mangelsberg wartete schon ungeduldig auf mich. Das ist der Regieassistent. Junger Kerl, ziemlich unbedeutend. Ah, da sind Sie ja endlich, Herr Bertram. Guten Morgen, Mangelsberg. Na, wie geht's? Alles in Butter. Gehen Sie gleich rein. Verständigungsprobe. Es sind schon alle da. Okay, okay. Moment. Hier ist noch Ihr Manuskript. Nanu? Das sind ja höchstens 10 Seiten. Hören Sie, Mangelsberg, Dr. Schubert hat mir zugesichert, dass ich die Hauptrolle spiele. Sollen Sie doch auch. Sie sind der Stefan Hendricks. Ja, aber sehen Sie, das sind 10 Seiten. Höchstens. Das besprechen Sie am besten mit Herrn Simbach. Aber nun kommen Sie, die warten alle schon. So einrichten, dass euch die Überleitungsmusiken ins Studio hereingespielt werden. damit ihr die Stimmung aufnehmt. Ah, guten Tag, Herr Bertram. Hallo. Die Musik ist immer das gleiche Thema. Und das Thema des Stücks ist erkaltende Liebe. Oh Gott, nicht schon. Aber setzen wieder. Sie sich doch, lieber Bertram. Sie kennen sich ja alle, da brauche ich niemanden vorzustellen. Tag zusammen. Tag. Also wie gesagt, Kinder, es ist ein Agenten-Thriller. Aber die Kriminalstory ist nur das Umfeld für die eigentliche Handlung. Wow. Die besteht aus der schicksalhaften Verflechtung zweier Menschen, die auf verschiedenen Seiten stehen. So, so. Ein führender Abwehrmann, Stefan Hendricks, das ist Ihre Rolle, Herr Bertram. Und Ihre Gegenspielerin ist Frau Lubosch. Freut mich, Ilja. Machen wir endlich mal wieder was zusammen? Ja, wir waren doch schon immer ein tolles Paar. Na, es geht. Im Stück heißt sie Natascha. Natascha. Sie ist auf den Abwehrmann angesetzt. Beide erfahren nun, dass sie Angehörige zweier feindlicher Dienste sind. Aber sie lieben sich. Du lieber Himmel, die Story kenne ich doch. Ist schon x-mal verfilmt worden. Habe ich selbst synchronisiert. Zugegeben, lieber Schonauer, sehr originell ist das nicht, aber wir müssen es nehmen, wie es kommt. Ich hätte auch ganz gerne ein Manuskript, Herr Simbach. Wieso? Hat Ihnen der Mangelsberg nichts gegeben? Läppische 10 Seiten. Ja, das Pensum von heute. Ich brauche das ganze Skript. Ich muss mir doch eine Vorstellung machen, wie ich die Rolle anlege. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich möchte mir eure Spontanität erhalten. Ich hasse es, wenn Schauspieler ihren Text gelernt haben und mit einer festgefahrenen Einstellung ins Studio kommen. So kann man keine Regie führen. Also Kinder, sonst noch Fragen? Nein, nein. Ja, kaum. Gut, dann gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Ja, den brauche ich auch. Und treffen uns um 11 zur ersten Aufnahme. Das war schon sehr gut so, Herr Kettler. Was tue ich in Ordnung, Herr Haubold? Absolut. Für mich ist es okay. Also, Herrschaften, das ist Herr Kettler. Er übernimmt den musikalischen Part von Stefan Hendricks. Der gibt sich Natascha gegenüber nämlich als Pianist aus. Die Szene, die wir jetzt vorhaben, ist die erste Begegnung zwischen Natascha und Stefan. Seid nur recht aufgeräumt. Es ist eine heitere Party. Ich gehe in den Regieraum. Bitte alle auf ihre Position. Und Ruhe bitte. So, alles klar im Studio? Alles klar. Gut, da können wir anfangen. Erst das Klavierspiel, trocken, und dann auf mein Zeichen leise Partyatmosphäre. Achtung, Band läuft. Also, Herr Kettler, bitte. Wunderbar, mein lieber Hendricks. Sehr gut, dass Sie sich doch noch aufraffen konnten, etwas für uns zu spielen. Es ist mir immer ein Vergnügen, Herr Oberst. Jetzt möchte ich Sie mit einer jungen Dame bekannt machen, die nichts mit der Musikbranche zu tun hat. Sie ist Anlageberaterin, aber sie ist von ihrer Musik begeistert. Das ist ein wenig übertrieben, lieber Oberst. Begeistert bin ich von Horowitz. Moment mal bitte, tontechnisch gibt's da noch ein kleines Problem. Herr Haubold kommt rein. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch immer das Gleiche. Das Gleiche, Technik. Die Akustik stimmt noch nicht. Die Komparserie steht richtig. Aber die Hauptrollen müssen an das andere Mikro. Das wird sich zur Not noch machen lassen. Was ist denn los mit dir, John? Du machst hier so ein saures Gesicht. Mir gefällt diese Szene nicht. Aber warum denn? Erzähle ich dir später. Bringst du mich nach der Aufnahme nach Haus? Mein Auto ist in der Inspektion. Klar, mach ich. Okay. Können wir bald, Herr Haubold? Ja, alles okay. Und Kinder, bringt das alles ein bisschen leichter, bitte. Nicht so gegenständlich. Wir fangen noch mal von Anfang an. Achtung, bitte. Ja, das haben wir uns verdient schon. War ein harter Tag, was? Ja, also dann mal Prost. Prost. Der Simbach ist ein Tüftler. Allein die erste Szene haben wir 8-mal aufgenommen. Er kann sich das leisten. Er ist eben ein Star unter den Regisseuren und ein mieser Hund dazu. Na komm, bloß weil er euch ein bisschen getriezt hat. Das ist es nicht. Du warst doch damals mit auf seiner Geburtstagsfeier, als ich Elena kennengelernt habe. Ich glaub schon. Natürlich wirst du dich nicht so genau erinnern, ist ja schon eine Ewigkeit her. Aber ich, Text lernen, ist ja mein Metier.

Ihr müsst nämlich die zweite Szene kennen, um die erste richtig zu bringen. Da gibt's eine starke Parallelität. In der zweiten kommt Hendrix wieder spät in der Nacht nach Hause und nun kommt's zu einer schärferen Auseinandersetzung. Hier sind die Manuskripte. Danke. Danke. Wir machen jetzt nur eine Leseprobe. Aber ihr könnt ruhig schon ein bisschen Aggressivität abliefern. Klar, Herr Simbach, das kriege mir schon hin. Wir tun uns gerne mal Kabler Geld schon. Ja, nur wenn's sein muss. Also dann, Herr Bertram, Ihr Text. Gut. Guten Abend, Natascha. Wie geht es dir, mein Schatz? Falls es dich tatsächlich interessiert, es geht mir gut. Ich hatte sehr viel Zeit und die habe ich zum Nachdenken verwandt. Worüber hast du denn nachgedacht? Über mich und dich und dann wieder über mich. Wie viel Uhr ist es jetzt? So gegen 3. Oh, schon 3:30. Prinzipiell, weißt du, ist gegen einen gelegentlichen Seitensprung nichts einzuwenden. Aber das sollte nicht zur Lebensgewohnheit werden. Also hör mal, du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich... Ich glaube nicht, ich weiß. Bis um 11 Uhr hast du im Casino Klavier gespielt. Dann hast du mit einer Horde von Figuren, die sich für very important persons hielten, zusammengesessen. Das ist keine Horde. Das sind gute alte Bekannte von mir. Sehr einflussreich und sehr amüsant. Das ging bis kurz nach 1. Dann bist du mit Linda Carnell abgezogen. Sie ist hübsch und rassig. Und jetzt ist es 3:30. Wir gehen doch wohl nicht davon aus, dass du mit ihr in der Bibel geschmökert hast. Hab ich nicht. Wir haben einen Song einstudiert. Woher weißt du das eigentlich alles? Ich habe im Casino angerufen. Was? Du spionierst mir nach? Ich weiß leid, Stefan. Ich bin nicht gewohnt, die Nächte allein zu verbringen. Jeden Abend hältst du Hof mit deinen angeblich guten Bekannten. Ich brauche das, Natascha. Das erst gibt mir die innere Kraft, meine Kunst auszuüben. Kunst. Natascha, der Umgang mit meinen Freunden ist für mich Lebenselixier. Ich brauche Anregungen, um meine Kreativität entfalten zu können. Kreativität? Kreativität, mein Gott. Ganz gut schon. Ich brauche das natürlich alles noch etwas lebendiger. Wir machen es gleich nochmal. Herr Simbach, ich hätte gerne eine Pause, wenn es möglich ist. Aber hören Sie jetzt? Ich muss dringend mal telefonieren. Meinetwegen, aber bitte kurz. Ich musste nicht telefonieren. Ich wollte nur ein paar Minuten allein sein. Ich rauchte auf dem Studioflur eine Zigarette. Und dabei wurde mir definitiv klar, Simbach war aus dem Spiel. Simbach hatte nicht an dem Skript herumgeschrieben. Ich rannte aufs Klo. Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Aber es war da nicht nötig. Es war wohl nur die Angst, die mich gepackt hatte. Die Szene, die wir soeben probiert hatten, die war es, die mir das Entsetzen eingeflößt hatte. Schon einen weniger sensiblen Menschen als mich hätte es genervt, noch einmal die ganze Vorgeschichte eines Mordes anhören zu müssen, den er selbst begangen hat. Und ich musste das sogar alles noch selber sprechen. Schließlich raffte ich mich auf und ging zurück. Ich durfte mir jetzt nichts anmerken lassen. Simbach war drin im Studio und Ernst Haubold allein im Regieraum. Ich ging zu ihm und fragte ihn, ob er ein vollständiges Manuskript habe. Ja, natürlich habe ich eins. Wir Schauspieler kriegen ja unsere Skripts in Tagesrationen, aber ich brauche ein Ganzes. Aber nicht von mir, John, falls das jetzt kommen sollte. Ich muss es lesen. Der Simbach verhackstückt mich. Dann mach mir wenigstens eine Kopie von den Aufnahmen. Mit ein privates Tonstudio, ha? Huh? Mensch, ich komme in Teufelsküche. Ich brauche es, Ernst, ich brauche es. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, aber glaub's mir halt. Ach, da sind Sie ja wieder, Bertram. Da kann's ja weitergehen. Wir machen die Szene nochmal, aber geben Sie ihr ein bisschen mehr Leben, ja? Es wurde für mich die reine Tortur. Aber es ging vorüber. Ich nahm mir ein Taxi, fuhr nach Hause und kramte in alten Tonbändern. Ich erinnerte mich nämlich an eine bestimmte Nacht. Ach, da ist er ja mal wieder, mein Göttergatte. Guten Abend, Elena. Du bist noch auf? Ich habe nicht schlafen können, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Gedanken? Über dich und mich und dich zum Kotzen. Also ich bitte dich. Du, ich war heute auf der Bank, wollte Geld abheben. Aber du brauchst doch nur was zu sagen, Elena. Und zwar wohl deine Idee, dass wir ein gemeinsames Konto haben. Aber ist leer. Total überzogen, du Niete. Ich habe keinen Pfennig bekommen. Ein augenblicklicher kleiner Engpass. Und du schmeißt das Geld zum Fenster raus. Hockst bis 1 Uhr nachts im Rundfunkrestaurant herum und dann steigst du noch mit der kleinen Schauspielerin in die Federn. Also Sekunde mal, was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Ich habe dort angerufen und habe genaue Auskunft bekommen. Der Barkeeper war sehr freundlich zu mir, scheint ein netter junger Mann zu sein. Du hast dort mit einer Horde von sogenannten wichtigen Persönlichkeiten rumgehockt, irgendwelche dämliche Prominente. Das ist keine Horde. Das sind gute alte Bekannte von mir, Elena. Sehr einflussreich und sehr amüsant. Und mit der jungen Diepold habe ich nur eine Rolle einstudiert. Sie muss morgen vorsprechen. Die ist mir wurscht. Mach doch mit den kleinen Flittchen, was du willst. Bringst ja sowieso nichts mehr zustande. Aber jeden Abend treibst du dich herum. Jeden Abend. Immer in sogenannter besserer Gesellschaft und verputzt das Geld bis auf den letzten Pfennig. Und ich kann sehen, wo ich bleibe. Ja, zum Teufel, Elena. Begreif das doch endlich. Ich brauche das. Das erst gibt mir die innere Kraft, meine Kunst auszuüben. Kunst? Nennst du das dein läppisches Radiogeplapper Kunst? Und dafür muss man abends saufen gehen, ja? Ich saufe nicht, verdammt nochmal, ich führe Gespräche. Und der Umgang mit meinen Freunden, der geistige Umgang, ist für mich Lebenselixier. Ich brauche eben Anregungen, um meine Kreativität entfalten zu können. Kreativität? Du und kreativ, da kann man ja nur lachen. Ich pfeife auf deine Kreativität. Schaff Geld an, du Flasche. Ja, ja, es war ein Hammer. Da waren sie wieder, die wörtlichen Übereinstimmungen. Das war kein Zufall, keine dichterische Fantasie. Dieses Hörspielbuch war voller Schnipsel aus meinem Leben. Dieser Fred Turing wusste genau Bescheid. Aber wieso? Woher? Nun gut, Elena mag sich bei irgendjemandem ausgesprochen haben, sie war ein bisschen redselig. Aber das tut man doch nur im engsten Freundeskreis. Also, wenn ich Fred Turing finden wollte, musste ich in meiner nächsten Umgebung suchen. Am anderen Morgen war mein Wagen wieder fahrbereit. Das war aber auch der einzige Lichtblick an diesem Tag. Im Studio hatte ich zum Glück nicht viel zu tun. Simbach beschäftigte sich intensiv mit der Komparserie. Aber in beiden Szenen, die ich zu spielen hatte, waren sie wieder. Diese Schnipsel aus meinem Leben. Und jetzt gab es für mich keinen Zweifel mehr. Der Mann, der sich Fred Turing nannte, hatte all die Zeit auf der Lauer gelegen. Hat Elena und mich belauscht, hat Informationen gesammelt, Aufzeichnungen gemacht und abgewartet. Wer war Fred Turing? An diesem Punkt meiner Überlegungen angekommen, entschloss ich mich, zurückzuschlagen. 70. Hallo? Hier spricht John Bertram. Ich habe einen Auftrag für Sie. Vielleicht sind Sie so freundlich, mal bei mir vorbeizukommen. Ich wohne allein. Wir können hier ungestört reden. Herr Bertram? Ja, da sind Sie richtig. Mein Name ist Gleitner. Bitte treten Sie doch ein. Ich habe Ihnen ja schon am Telefon unsere Geschäftsbedingungen genannt, aber ich habe Sie auch schriftlich... Nein, nein, danke, gerne... nicht notwendig. Kommen Sie bitte durch. Ja, ein kleines, privates Tonstudio. Imponierend. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Ich gerne sofort. Also, Herr Bertram, Sie wollten mich sprechen. Worum geht's denn nun? Um einen Hörspielautor. Ein Schriftsteller. Aha. Ich bin im Umgang mit Menschen nicht immer sehr geschickt. So. Deswegen fürchte ich, dass ich es noch schlimmer mache, wenn ich selbst Erkundigungen anstelle. Sehr vernünftig. Der Mann hat in das Hörspiel einige Szenen hineingeschrieben, die mich gelinde gesagt etwas irritieren. Ich kann mich doch darauf verlassen, dass alles, was wir hier besprechen, absolut vertraulich von Ihnen... Das ist das Grundprinzip meiner Detektei, sonst könnten wir hier unseren Laden gleich dicht machen. Gut, gut, gut. Der Autor nennt sich Fred Turing. Das ist natürlich ein Pseudonym und genau dieses Pseudonym sollen Sie lüften. Aha, da sehe ich keine großen Schwierigkeiten. Was hat er denn so alles geschrieben? Vermutlich nur ein einziges Stück. Es heißt, töte, wenn du leben willst. Töte, wenn du leben willst. Ja, und er hat es dem Funke über einen Theaterverlag angeboten. Und der heißt? Hilmers Verlag. Hilmers, das ist die deutsche Niederlassung einer englischen Firma. Englische Firma. Die Adresse kenne ich leider nicht. Naja, unerheblich. Und den Mann soll ich observieren? Nein, vorläufig nicht. Sie sollen nur feststellen, wer dieser Mann ist, der sich Fred Turing nennt. So, das sehe ich eigentlich kein Problem. Ich denke, dann können Sie sehr bald mit einer Erledigung des Auftrages rechnen. Nanu? Ah, Sie bekommen Besuch, dann will ich mal... Ich erwarte eigentlich niemanden. Wir haben ja sowieso alles besprochen, was zu besprechen war, oder? Nein, das war's. Ich bringe Sie zur Tür. Also dann auf Wiedersehen, Herr Bertram. Es hat mich sehr gefreut. Ach nee. Ernst, Herr Mangelsberg. Hallo, John. Guten Tag. Also nochmal, Wiedersehen. Ich bin schon weg. Ja, Wiedersehen. Kommt doch rein. Wer war denn das? Ein Schauspieler? Nein, ein Versicherungsvertreter. Ja, aber was gibt's denn? Da ist etwas Merkwürdiges passiert, als du schon weg warst. Und wir dachten, wir könnten das regeln. Unter uns. Was Unangenehmes? Naja, wie man's nimmt. Aber setzt euch doch. Whisky? Da sage ich nicht nein. Ja, danke vielmals. Gut. Tja, dann schießt mal los. Es war bei einer Szene mit der Lubosch und dem Schonauer. Da hatte Simbach ein kleines Problem. Irgendwas im Skript war ihm nicht klar. Und er sagte zu mir, jetzt müsste man den Autor fragen, wie er das gemeint hat. Nun wissen wir ja, der Mann schreibt unter Pseudonym. Aber Simbach meinte, Versuch macht klug. Also hat er den Jürgen nochmal zu Schubert geschickt. Mhm. Und ich denke, mich trifft der Schlag. Kaum, dass ich Schubert gesagt hatte, was anliegt, wurde er sauer. Er sagte, jetzt langt's mir aber, die Geheimniskrämerei um dieses Pseudonym hängt mir langsam zum Halse raus. Na, mir schon lange. Wie es der Zufall so will, hatte er gerade mit dem Dramaturgen vom Hilmers Verlag gesprochen. Der hatte kurz vorher angerufen, um zu hören, wie die Aufnahmen laufen. Und bei dieser Gelegenheit hat er, Dr. Schubert, gesagt, wenn irgendwelche Unklarheiten im Manuskript auftreten, sollten wir uns an John Bertram wenden. Der wüsste über alles genau Bescheid. Wie bitte? Ja. Sie wüssten über das Skript Bescheid. Hat er gesagt. Ja, das ist ja ungeheuerlich. Schubert war deswegen so ungehalten, weil ja gerade Sie ihn nach dem Autor gefragt hatten. Er denkt jetzt, du hättest ihn auf den Arm nehmen wollen. Das ist ungeheuerlich. Also wie heißt dieser Dramaturg? Denkworth. Francis Denkworth ist Deutsch-Engländer mit TH am Schluss. Ich habe schon mehrmals mit ihm telefoniert, als wir die blaue Lilie aufgenommen haben. Also den Herrn werde ich mir gleich mal vorknöpfen. Hilmers Verlag, sagst du? Mm, die Nummer habe ich auch, falls Sie sie brauchen. Ja, bitte. Moment, ich habe sie gleich. Hier. Danke Ihnen. So. Hallo? Hilmers Verlag, guten Tag. Hier ist John Bertram. Ich hätte gern Herrn Francis Denkworth gesprochen. Tut mir leid, er ist in England. Schon seit 3 Wochen. Wo kann ich ihn dort erreichen? Oh, das ist sehr schwer. Zurzeit ist es überhaupt unmöglich. Er bereist die Provinz. Die Provinz? Ja, Theater- und Leinspielgruppen. Aber ich kann ihm gerne etwas ausrichten. Er ruft einmal am Tag bei uns an. Das ist schlecht. Ausrichten können Sie ihm nichts. Vielen Dank. Wir wollen... So, dieser Denkworth ist also in England. Er wird auch Schubert von dort aus angerufen haben. Mensch, John. Ja? Mach doch reinen Tisch. Wir meinen's nur gut. Das stinkt doch, John. Wenn jetzt herauskommt, dass du das Stück geschrieben und unter Pseudonym eingereicht hast... Also das ist doch eine ganz alberne Unterstellung. Reg dich ab. Stell dir vor, was passiert, wenn Dr. Schubert das jetzt veröffentlicht. Moment, Sekunde, Telefon. Ja, bitte, hier ist Bertram. Jetzt sind Sie gespannt, wie es weitergeht, was? Aber... Versprechen Sie sich nicht zu viel. Das Bücher. Was ist? Kommt bald. Wer ist da? Hallo. Was ist denn los? Was Ärgerliches? Nein, eine falsche Verbindung. Und was das andere betrifft, ja, da kann ich euch beruhigen. Morgen Mittag werde ich euch sagen können, wer dieser Fred Turing ist. Und nun entschuldigt mich, ich... Ich bin müde. Naja, dann ist auch alles klar. Oh, dieser Naivling. Mir war nur eines klar. Ich war zum Abschuss freigegeben und mein Jäger lauerte hinter jeder Ecke. Vielleicht war es auch eine Verschwörung. Eine Verschwörung all jener Leute, mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeitete. Simbach, Dr. Schubert, Ilja Lubosch, Jürgen Mangelsberg. Ja, und Ernst Haubold nicht zu vergessen. Was mich aber völlig aus dem Tritt gebracht hatte, war dieser Anruf. Wer war der Mensch am Telefon? Irgendwie kam mir seine Stimme bekannt vor. Ich konnte sie nur nicht richtig einordnen. Noch während ich darüber nachdachte... Ja, bitte, Bertram? Jetzt sind Sie gespannt, wie es weitergeht, was? Aber... Versprechen Sie sich nicht zu viel. Hallo. Das böse Ende. Hallo. Und jetzt, plötzlich wurde mir klar, wer da mit mir gesprochen hatte. Es war gespenstisch. Das war ich selbst. Es war meine eigene Stimme. Meine eigene Stimme. Das war der Mitschnitt einer Radiosendung. Ein kleiner Ausschnitt aus einer Moderation, die ich bei einer öffentlichen Veranstaltung gehalten hatte. In der kommenden Nacht ging noch dreimal das Telefon. Immer das Gleiche. Versprechen Sie sich nicht zu viel, das böse Ende kommt bald. Nein, es hat mich nicht aus dem Schlaf gerissen. Ich konnte sowieso kein Auge zumachen. Am nächsten Morgen, pünktlich um 11, erschien Detektiv Leitner. Das ist eine geheimnisvolle Sache, Herr Bertram, sehr geheimnisvoll. Da ist irgendetwas im Gange. Ja, ich weiß. Ich habe in Ihrer Sache recherchiert, diskret natürlich, aber ich stieß wie auf Watte. Der Name Töring ist nämlich im Hilmers Verlag gar nicht bekannt. Ich habe inzwischen erfahren, der zuständige Dramaturg heißt Francis Denkworth. Ich weiß, er ist seit 3 Wochen in England. Haben Sie mit ihm gesprochen? Das nicht, aber die Damen im Verlag sind sich absolut sicher. Das Stück ist dort unbekannt. Sie sagten, es heißt Hüte, wenn du leben willst. Richtig. Das wissen die Damen im Verlag zuverlässig. Die letzte Zusammenarbeit, die der Hilmers Verlag mit dem Rundfunk hatte, war bei einem Stück, das hieß Die blaue Lilie. Das ist ein gutes halbes Jahr her. Seitdem hat der Verlag nie wieder ein Manuskript an den Rundfunk geschickt. Und das ist definitiv. Das wundert Sie nicht, wahr? Ich glaube, ich wäre gut beraten, wenn ich mich über gar nichts mehr wundern würde. Nun hört doch mal mit der Musik auf. Man versteht das sein eigenes Wort nicht mehr. Und etwas mehr Ruhe, bitte, wenn es genehm wäre. Ruhe, bitte. Das ist die falsche Musik, Herr Haubold. Viel zu schrill. Im Skript steht ausgelassene Partystimmung an Bord. Aber doch kein Veitstanz. Ich brauche Transparenz. Auch atmosphärisch. Okay, wir finden was. Bitte Ruhe in der Komparserie. Frau Lubosch, Herr Bertram, bitte. Schau da. Das ist jetzt die letzte Szene zwischen Natascha und Stefan. Auf dem Promenadendeck des Vergnügungsdampfers. Verzeihen Sie, Herr Simbach. Hilf Himmel. Oh, Herr Dr. Schubert, wir haben heute den letzten Aufnahmetag. Verstehen Sie bitte, wir müssen konzentrieren. Das ist jetzt alles in Frage gestellt, Herr Simbach. Deswegen komme ich ja. Ach, Herr Bertram. Ja? Vielleicht können Sie etwas Licht in die verfahrene Sache bringen. Welche Sache ich verfahre? Diese Produktion, gnädige Frau. Ich fürchte, wir werden sie abbrechen müssen. Was? Was? Das ist ja Wahnsinn. Ruhe, bitte. Ich glaube, ich habe jetzt das Richtige. Ich spiele es mal raus. Ruhe, verdammt nochmal. Jetzt nicht, Herr Haubold. Was ist denn los bei euch? Nichts Besonderes, nur eine Katastrophe. Ich habe vor einer halben Stunde mit Francis Denkworth gesprochen. Er hat keine Ahnung von dieser Produktion. Der Hilmers Verlag kennt das Stück gar nicht, das er uns angeblich angeboten hat. Das gibt's nicht. Ja, aber Sie haben doch schon mehrfach mit Denkworth telefoniert. Er hat immer mich angerufen. Ja und? Was ist da für ein Unterschied? Mein Gesprächspartner, gnädige Frau, war ein Herr Unbekannt, der sich nur für Denkworth ausgegeben hat. Erst heute habe ich mit dem Richtigen gesprochen. Ist ja unglaublich. Und Sie? Haben keine Ahnung, Herr Bertram, wer das wohl sein könnte? Ich? Um Himmels Willen, nein. Aber Sie haben mir doch das Schreiben vom Hilmers Verlag gezeigt, in dem drin steht, dass Bertram die Hauptrolle spielen soll. Eben, eben. Mit dem offiziellen Briefkopf des Verlags. Na ja, an so einen Firmenbogen kann man doch rankommen. Geklaut und Unterschrift gefälscht. Sieht so aus. Haben Sie den Brief nicht bestätigt? Ist da kein Vertrag abgeschlossen worden? Meines Wissens liegt der Vertrag noch bei uns im Hause. Es fehlen 2 Unterschriften. Ach du großer Scheiße. Das wird sich bestimmt alles klären lassen. Aber bis es geklärt ist, muss ich die Produktion stoppen. Was? Was? Aber das ist doch der helle Wahn! Wir haben schon fast das ganze Hörspiel im Kasten. Es fehlt nur noch die Schlussszene. Das Studio und die Technik sind ohnehin für uns gebucht. Tja. Andernfalls müssen wir die Schauspieler neu verpflichten. Für eine Szene. Also ich gehe übermorgen auf Tournee. Ich kann dann nimmer. Naja. Wenn Sie halt die Schlussszene noch aufnehmen wollen. Dann legen wir die Band auf Lager und sehen, wie es weitergeht. Also gut, machen wir das. Und? Herr Bertram? Ja, Herr Doktor? Sie haben mir wirklich nichts zu sagen? Ich schwöre Ihnen, ich würde doch nie Ihnen sonst... In Ordnung, also dann. Toi, toi, toi. Die Komparserie geht bitte ins Nebenstudio. Ich brauche sie ja nur ganz gedämpft. Was ist jetzt mit der Musik? Ich habe 3 Versionen zur Auswahl. Später, Herr Haubold, später. Herr Mangelsberg, die Manuskripte bitte. Ja, schon hier. Ja, danke schön. Kommt, setzt euch. Diese Bürokratie schafft mich total. Der Vertrag liegt noch irgendwo im Haus und jetzt wissen Sie nicht mal, wer der Autor ist. Der wird sich schon melden. Es ist eine ganz linke Sache. Aber Kinder, das soll uns nichts angehen. Ja, wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Wir müssen die Szene intensiv erarbeiten. Es ist die letzte Auseinandersetzung zwischen Stefan und Natascha. Sie spielt auf dem Promenadendeck des Schiffs. Später Abend. Drinnen im Gesellschaftsraum ist noch Betrieb. Die Musik spielt. Und draußen spielt sich das Schicksal ab. Stefan treibt Natascha in den Freitod. Ihr versteht, das ist eine psychisch unheimliche... Hier war es dann endgültig aus mit mir. Der Knacks. Der gute Simba redete, aber ich konnte nicht mehr zuhören. Er hasst sie schon, aber irgendwie... Stefan treibt Natascha in den Freitod, hatte er gesagt. Genau das. Genau das hatte ich mit Elena getan. Auf dem Achterdeck des Schiffs nach Calais. Wir waren mit einer Produktionsgruppe im Rahmen des internationalen Programmaustausches in London gewesen. Die ganze Crew war dabei. Mangelsberg, Simbach, Dr. Schubert, Haubold und Elena. Die hatte ich mitgenommen. Auf der Rückfahrt schien mir der geeignete Zeitpunkt gekommen. Ich hatte mich gut vorbereitet. Unsere Lebensversicherung hatte ich schon ein Jahr vorher auf die geplante Summe erhöht. Eine Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit. Wenn einer von uns starb, würde der andere die Summe von 400.000 erhalten. Bei Unfall das Doppelte. Elena war an jenem Abend in bestgeeignetem Zustand. Der Erfolg langer Zermürbungstaktik. Sie war nervös, niedergeschlagen, auffahrend und depressiv zugleich. Genauso wie Natascha in dieser Hörspielszene. Ich halte das nicht mehr aus, Stefan. Ich halte das nicht aus. Nun spiel dich nicht so auf. Du tust so, als sei zwischen uns überhaupt nichts mehr. Als sei nie etwas zwischen uns gewesen. Alles ist vergänglich im Leben, Natascha, das weißt du ganz genau. Warum hast du mich dann überhaupt mitgenommen auf diese Fahrt? Bloß um mich vor all den anderen zu demütigen? Na. Lässt mich am Tisch sitzen und amüsierst dich mit dieser krausköpfigen Popsängerin aus Paris. Eine sehr nette, äußerst reizvolle Frau. Dass du sie reizvoll findest, das hast du ja zur Genüge demonstriert. Sie ist nicht nur hübsch, sie ist auch sehr, ja, sie ist sehr gebildet. Mit ihr kann man sehr, sehr schöne Gespräche führen. Und mit mir kannst du dich nicht unterhalten. Pappalapapp. Natascha, worüber denn, hä? So wenig bedeute ich dir. Ich habe dich geliebt. Ich habe zu dir aufgesehen. Ich habe dich für einen großen Künstler gehalten. Quatsch! Du hast ewig an mir, ja, herumgemäkelt. Ich habe dir mein Leben hingegeben. Nun werd bitte nicht dramatisch. Und du dankst es mir mit der tiefsten Erniedrigung, die man einer Frau zufügen kann. Tiefste Erniedrigung? Du zeigst mir vor all den Menschen da drin, wie gleichgültig ich dir bin. Und ich war einmal so fest davon überzeugt, dass du mich liebst. Ja, ja, Natascha. Wir hatten eine sehr nette Zeit. Es hat viel Spaß gemacht. Wenn ein Sekt zu lange im Glas steht, dann wird er eben schade. So siehst du das? Und ein Mann wie du, der greift dann einfach zum nächsten Glas. Zu dieser kraushaarigen Popsängerin. Mein Gott, man amüsiert sich. Keiner hindert dich daran, es ebenfalls zu tun. Ach, wenn du glaubst, dass ich ein Aschenputtel bin, dann täuschst du dich. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Sehr gut. Mit dem zweiten Offizier. Ein rassiger junger Mann. Mindestens 10 Jahre jünger als du. Und er hat nicht so einen wabbeligen Bauch. Also nun hört's aber auf. Mach dich doch bitte nicht lächerlich. Erzähl mir nichts von rassigen Offizieren. Ach, du glaubst mir nicht. Dann geh doch zu ihm. Geh hin, geh. Keiner dankt es dir mehr als ich. Du Teufel. Ein Teufel bist du. Was habe ich denn noch vom Leben? Die Hölle habe ich. Natascha, nimm dich bitte zusammen. Warum denn noch? Es ist sowieso alles aus. Ich kann nicht mehr. So kann ich nicht weiterleben, Stefan. Und ich will auch nicht. Nein, ich will nicht mehr. Na, was ist? Was ist, Herr Bertram? Ihr letzter Satz, bitte. Ich hörte Simbachs Stimme nur noch wie fernes Rauschen. Genau so hatte es sich abgespielt. Damals auf dem Schiff nach Calais, genau so. Ich kann nicht mehr, hatte Elena gerufen. Ich will nicht mehr. Und dann war sie davongelaufen. Zwischen den Deckaufbauten hindurch zur Reling. Da ich wusste, was sie vorhatte, ließ ich ihr genügend Vorsprung. Erst als ich ihren Todesschrei hörte, setzte ich mich in Bewegung. Ich kam natürlich zu spät. Sie hatte sich über Bord gestürzt. Ihr Persianer, den sie sich über die Schulter geworfen hatte, trieb wie ein schwarzes Leichentuch auf den Wellen. Was ist denn los mit Ihnen, Bertram? Was ist los? Bitte? Sie waren so fahrig, so unkonzentriert. Ja, verzeihen Sie, ich bin etwas in Gedanken. Ja, ist eine schwierige Szene, aber das schaffen wir schon. Sie waren sehr gut, Frau Lubasch. Danke für das Kompliment. Herr Haubold, was ist denn mit dem Kormoran? Mit dem was? Im Manuskript steht an dieser Stelle der Schrei eines Kormoran. Das ist wichtig, das ist sehr atmosphärisch, den brauchen wir. Ach so, natürlich, klar. Jetzt wusste ich, das war das Ende. Damals, auf dem Schiff nach Calais, glaubte ich, alle Trümpfe in der Hand zu halten. Ich ging in den Salon zurück, ohne mir etwas anmerken zu lassen, und keiner schöpfte Verdacht. Auch hinterher zweifelte niemand daran, dass Elena einem Unfall zum Opfer gefallen war. Und das war ja notwendig, denn bei Selbstmord zahlt die Versicherung keinen Pfennig. Ja, so dachte ich, der Plan war sorgfältig vorbereitet und exakt ausgeführt. Ich hatte nicht mit Fred Torring gerechnet. Der Kormoran. Auch damals, während Elena zur Reling lief, schrie ein Kormoran. Ich höre es noch wie heute. Aber das kann doch nur jemand wissen, der dabei gewesen ist. Jetzt begreife ich das. Dieser Fred Torring ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Wer immer es ist, er weiß, dass es kein Unfall war. Er weiß, dass ich Elena in den Tod getrieben habe. Aber er geht nicht zur Polizei. Er spielt mir diesen niederträchtigen Streich mit dem Hörspiel. Ich weiß auch warum. Seine Beute ist angeschlagen. Er genießt es, mich zappeln zu sehen. Ja, Bertram hier? Jetzt sind Sie gespannt, wie es weitergeht. Das ist zu viel. Dieser Mensch, dieser Teufel, spielt mit mir wie die Katze mit der Maus. Aber ich mag nicht mehr. Mir ist das jetzt egal. Das Spiel ist gelaufen, Rienne va plus. Und ich möchte auch gar nicht mehr wissen, wer dieser Fred Torring überhaupt ist. Wenn Triumph in seinen Augen blitzt, will ich es wenigstens nicht sehen. Ich bin am Ende. Restlos am Ende. Es gibt keinen Ausweg für John Bertram. Fred Torring hat gewonnen. Tja, hier scheint das Band zu Ende zu sein. Die letzten Worte des Rundfunkmannes von echtem Schrot und Korn, John Bertram. Und hier, zwei leere Röhren mit Schlaftabletten. Hast du damit gerechnet, Elena? Ich meine, dass er sich das Leben nimmt? Mehr oder weniger. Aber wir müssen die Röhrchen natürlich verschwinden lassen. Warum? Er liegt so friedlich hier auf seiner Couch. Dann sieht es aus wie normales Herzversagen. Elena? Eines finde ich merkwürdig. Er hat nicht eine Sekunde lang den Verdacht gehabt, dass ich Fred Torring bin. Eigentlich wäre das doch sehr naheliegend. Wieso denn? Er hielt dich ja für tot. Tja, hat eben nicht gecheckt, dass ich bloß meinen Persianer über Bord geworfen habe. Eigentlich hätte ich ihn nicht für so blöd gehalten, dass er auf den Trick reinfällt. Und er hat auch nicht die geringsten Anstalten gemacht, dich zu retten? Um Hilfe zu rufen oder sowas? Quatsch. Er dachte, ich treibe im Meer und hat zufrieden ins Wasser gestarrt, während ich in meinem Versteck hinter der Ankerwinde hockte. Und wo hast du den Rest der Nacht verbracht? In der Kajüte des zweiten Offiziers natürlich. Habe ich dir das nicht erzählt? Doch, ja, aber das stimmt doch nicht, oder? Genau wie John. Der hat mir ja auch nie geglaubt. Es traf sich sehr günstig. Seine Eltern haben eine kleine Pension in Calais. Dort bin ich die ersten Wochen untergetaucht. Ach, und da hast du dieses teuflische Hörspiel geschrieben. Teuflisch? Och, mein guter, lieber Jürgen Mangelsberg. Deine Rolle als Francis Dankworth war auch nicht gerade engelsgleich. Ich war der Meinung, einen Denkzettel hätte er schon verdient, deinen John. Den hat er ja jetzt. So kann man es auch sehen. Hast du eigentlich damals... Ich meine, in jener Nacht auf dem Schiff, hast du damals schon gewusst, was du vorhast? Oh ja, mein Plan stand von Anfang an fest. Das ist unfassbar. Aber Jürgen, ich habe ihm nur mit gleicher Münze heimgezahlt. Er wollte mich in den Selbstmord treiben, nun habe ich es getan. Mein Gott, wie kann eine bezaubernde Frau wie du so grauenhaft cool sein? Trag's mit Fassung, Jürgen, nun ist ja alles vorbei. Ich glaube, wir machen uns jetzt erstmal einen Drink und dann rufen wir den Arzt an, damit wir es hinter uns bringen. Deine Nerven müsste man haben. Ach ja, das Tonband. Johns Lebensbeichte. Was machen wir damit? Das müssen wir natürlich vernichten. Soll doch aussehen wie normales Herzversagen. Er war überarbeitet, hat sein übliches Schlafmittel nicht vertragen. Bei Selbstmord, weißt du, zahlt die Versicherung keinen Pfennig. Das war Der Schrei des Kormoran von Rolf A. Becker. Sie hörten Rainer zur Linde als John Bertram sowie Desiree Meiser, Horst Warning, Walter Hess, Jürgen Giesler, Matthias Flückinger, Ruth Grundacker und andere. Komposition Christoph Stiefel. Regie Isabel Scherer. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS aus dem Jahr 2001.